Jetzt, wo er sein Geld hatte, machte der General sich auf die Suche nach der Superspürnase, die das letzte Gefecht mit dem Bund anführen sollte. Die gestaltete sich jedoch offenbar schwieriger als gedacht. Ein italienisch sprechendes Superhirn wurde in 300 Mulberry nicht vorstellig. Tatsächlich gab es wahrscheinlich in den ganzen USA keinen solchen Mann, außer vielleicht Frank DiMaio von Pinkerton und Joseph Petrosino. Still und heimlich berief Bingham also letzteren zum Leiter seines Geheimdienstes. Tatsächlich ist denkbar, dass Bingham die ganze Kontroverse nur angeleiert hatte, um Petrosino auf eine geheime Mission zu schicken. Schnell zeigte sich nämlich, dass der General eine ganz bestimmte Aufgabe für ihn im Sinn hatte. Das Anfang 1909 formulierte Vorhaben trug in all seinen Aspekten die Handschrift Petrosinos. Bingham wollte, dass der Detective heimlich nach Italien fuhr und tat, was König und Behörden dieses Landes nicht gelungen war. Er sollte den Zustrom italienischer Verbrecher nach Amerika unterbinden oder, wie ein Journalist es ausdrückte, einen Damm gegen diesen giftigen Menschenstrom errichten. Die Mission bestand aus drei Teilzielen. Petrosino sollte italienische Justizarchive nach Führungszeugnissen ausgewanderter Straftäter durchsuchen. Stellte sich heraus, dass diese Männer in Italien vorbestraft waren, konnten sie nach dem Gesetz von 1907 abgeschoben werden, sofern sie höchstens seit 3 Jahren in den USA lebten. Die Namen der gefährlichsten Kriminellen in Erfahrung bringen, die derzeit in Italien inhaftiert waren. Falls sie nach ihrer Entlassung auf Ellis Island einträfen, könnte man sie umgehend zurückschicken. Ein Spionagenetzwerk aus vertrauenswürdigen Einheimischen aufstellen, die nach der Rückkehr des Ermittlers nach Amerika seine Arbeit in Italien fortsetzten. Diese Agenten sollten dem NYPD die Namen und Strafregister sämtlicher Missetäter zuspielen, die in die USA einreisen wollten. Theoretisch würde die Einwanderungsbehörde auf diese Weise alle vorbestraften italienischen Kriminellen an der Einreise hindern können. Es handelte sich um eine enorme, komplexe Aktion. Um den vermutlich ehrgeizigsten nachrichtendienstlichen Einsatz des NYPD vor dem 11. September. Im Erfolgsfall würde die Geschichte des organisierten Verbrechens in den USA dadurch womöglich tiefgreifend geändert. Um nur ein Beispiel zu nennen: Giuseppe Profaci, ein 23-jähriger Dieb aus der Provinz Palermo, kam 1920 wegen Diebstahls 1 Jahr ins Gefängnis. Bei seiner Entlassung wurde ihm die Auswanderung nach Amerika genehmigt, wo er später das Colombo-Syndikat gründete, eine der 5 Familien, die ab den 30ern das organisierte Verbrechen beherrschten. Wäre es nach Bingham gegangen, hätte Profaci es nie nach Amerika geschafft. Am wichtigsten war dem General und Petrosino jedoch, dass die Mission ein schwerer Schlag gegen die Black Hand wäre. Sie würde den Bund seine vielversprechendsten Rekruten kosten und mit scharfer Sense durch die Reihen der bestehenden Mitglieder gehen.